nicht in andere Bundesländer. Mit nur ein Ziel, anderen Menschen wegzumessern. In fremde Städte, wo mich niemand kennt. Töte ich Menschen mit nur eigen Ziel, denn stich wahllos such ich mir sie aus. So wie es der Zufall will, bist du am falschen Ort. Falsche Zeit, dann gibt es besser Stich. Am Vorbeigehen, so dass du es so spät siehst. Gezielt in die Kehle und dich einfach weitergeh. Verschwinde in die Dunkelheit, ohne dass man mich sieht. Währenddessen du verreckst, Blut, das aus deiner Kehle fließt. Menschen töten ist mein Drang, mein Wille und ein Zwang. Diese kann ich nicht bändigen, es wird einfach getan. Sehe es als Pflicht gegenüber meinem Gewissen. Es ist so einfach Menschen aufzuschlitzen. Jäger, Beute, Tote, Menschen, diese Jagd ist eröffnet und sie wird niemals enden. Jäger, Beute, Tote, Menschen, diese Jagd ist eröffnet und sprengt vorstellbare Grenzen. Diese rostige Klinge ist und sie durch dein Kopf, bis er dadurch explodiert. Und das Blut, wie es spritzt, wenn die Klinge ihr Ziel trifft. Die Kälte meiner Taten, du kannst sie spüren, bis du daran erfrierst. Mit 2 Tagen auf der Jagd in jedem verdammten Bundesland. Es sind 16 Stationen, doch unzählige Personen werden niedergestreckt durch den durchstinkenden Stahl. Der Tod in deinem Nacken, er lässt dir keine Wahl, als einfach zu sterben. Menschen werden abgeschlachtet ohne einen Funken Reue. 666, die Zahl des Teufels, und erwartet stech ich zu. Du erstickst an deinem Blut und meine Spuren verlieren sich im Schatten. Verlieren sich im Schatten. Jäger, Beute, Tote, Menschen, diese Jagd ist eröffnet und sie wird niemals enden. Jäger, Beute, Tote, Menschen, diese Jagd ist eröffnet.